dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen, wir wollen uns freuen, uns Gott dankbar sein, uns Gott dankbar sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen, uns Gott dankbar sein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Gott ist der Herr, Gott ist der Herr, und er liebt uns sehr, und er liebt uns sehr. Von seinem Thron sandte er den Sohn, sandte er den Sohn. Gott ist der Herr und er liebt uns sehr. Von seinem Thron sandte er den Sohn. Gott ist der Herr, Gott ist der Herr und er liebt uns sehr. An diesem Tag, es mit Jesus wag, es mit Jesus wag. Wenn du bist sein, wenn du bist sein, kannst du recht dich freuen, kannst du recht dich freuen. An diesem Tag, es mit Jesus wag, wenn du bist sein, kannst du recht dich freuen. An diesem Tag ist mit Jesus war.